1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder und melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitag ist unsere freie Themennacht oder eine unserer freien Themennächte. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir hier reden wollt. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Caroline und sie ist 17 Jahre alt. Hallo Caroline. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, mein Lieber, um was geht's denn bei dir? Ja, also es geht darum, dass meine große Schwester sich heute mit dem Typen getroffen hat, auf den ich schon 2 Jahre stehe, also den ich 2 Jahre halt liebe und sie weiß das auch. Den du 2 Jahre anhimmelst, sagen wir so? Ja, genau. Also da ist noch gar nichts gelaufen zwischen euch beiden? Ja, genau. Es ist nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Ja, also der hat halt die ganze Zeit eine Freundin und... Aber geflirtet habt ihr schon ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Und deshalb dachte ich auch immer, da kommt noch was, aber dann doch nicht, ja. Wie alt ist er? Der ist 19. 19. Und deine ältere Schwester ist? Die ist auch 19. Und die hat sich heute mit dem getroffen? Ja. Weil sie auch scharf ist auf ihn? Ja, ich denke mal schon. Also mir hat sie gesagt, dass sie mir als auswischen will, einfach. Ach so, das ist aber keine nette Schwester. Nee, ist sie auch nicht, also heute nicht so. Ja, die hat mich heute im Zimmer eingesperrt. Keine Ahnung, die ist heute richtig ausgerastet. Wie bitte? Die hat sich im Zimmer eingesperrt? Ja. Jetzt immer noch im Moment? Nee, jetzt nicht. Nee, heute Nachmittag. Einfach so. Also Zickenkrieg bei euch? Ja. Mehr oder weniger. Habt ihr denn sonst ein besseres Verhältnis? Also eigentlich schon. Es hat sich jetzt eigentlich gewendet, weil es war eigentlich so ein bisschen Konkurrenzkampf immer zwischen uns. Mhm. Weil sie war früher halt ein bisschen dicker, auch nicht fett, aber... Ach so, und du bist rank und schlank? Ja, relativ. Relativ. Nee, und jetzt hat sie halt abgenommen und kriegt jetzt auch Aufmerksamkeit, die ich halt auch früher viel bekommen habe und ja. So, jetzt ist sie heute Abend, jetzt gerade in diesem Moment unterwegs mit ihm, dem genau. Wunderbaren. Ja. Und du also weißt, du Armes sitzt zu Hause und machst dir Gedanken und grübelst, was tun sie gerade? Genau. Sind sie sich schon näher gekommen? Ja, das weiß ich nicht. Er ist mir jetzt auch egal. Also den habe ich jetzt schon abgeschrieben. Ach so. Es geht mir jetzt einfach darum, dass meine eigene Schwester sowas macht und dass ich halt richtig traurig bin. Ja, sag mal ehrlich, hat dir das wirklich bewusst gemacht, um dir einen auszuwischen, wie du es gerade... Ja, also sie hat mir gesagt, das ist die Rache dafür, dass ich sie früher immer fette Sau genannt habe. Und also ich nehme mir das auch nicht ab. Also aber... Achso, du glaubst nicht, dass es der Rache ist, sondern du glaubst, dass sie wirklich was von ihm will? Eigentlich auch nicht. Ich denke mal, sie tobt sich jetzt aus, genießt die Aufmerksamkeit von den Männern und denkt, sie kann jeden haben und dann auch ihn. Hm. Also was hast du früher zu ihr gesagt? Ja. Das ist auch nicht schön. Ja. Sagt man ja zur Schwester auch nicht. Ja, ich meine, ich habe ja auch mein Fett wegbekommen. So sind Geschwister ja nun mal, die streiten sich ja nun mal. Ja. Ach ja, dann... Kann es sein, dass das morgen schon wieder vergessen ist? Glaube ich ja nicht. Es ist auch schon die ganzen Wochen so, dass sie halt mit ihm Kontakt hat und sie weiß auch, dass mich das total verletzt. Ich habe ihr auch versucht, mit ihr zu reden und gesagt, dass sie mich dann verliert, wenn sie das macht. Aber das ist so ein bisschen geblufft, ne? Mit dem Verlieren? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine es eigentlich schon ernst. Ja, ihr wohnt noch zusammen alle zu Hause? Ja, noch. Die ist jetzt in der 13, macht jetzt halt Ostern, dann hat sie das Abitur. Ja. Da verduftet sie ja auch irgendwie. Was ist denn mit dem Typ? Ist der im Moment jetzt solo oder? Ja, das ist es ja. Das ist ja gerade solo. Er ist zu haben. Ja, und das war halt so, jetzt als er solo war, war ich auch mal bei ihm, dann in der WG und das war ganz toll. Ja, aber dann hat meine Schwester dazwischen gefunkt. Haben die denn schon mal irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt oder ist es heute das erste Mal, dass die zusammen dann auch ausgehen? Nee, die haben sich schon mal in einem Club auch getroffen, 2 Mal und da war ich halt nicht dabei, wegen Schneechaos konnte ich nicht da hinkommen. Ja. Sie halt schon, ja und dann... Hältst du es für möglich, dass da was abgehen könnte? Also sie hat mir gesagt, nein. Und Weihnachten war es auch so ein großes Thema. Da kam das erst richtig raus und so. Und von der ganzen Familie wurde das halt diskutiert. Und da meinte sie auch, nee, sie würden mir sowas nie antun. Aber dann anscheinend doch. Also, wenn sie sich so intensiv jetzt oder öfter schon mit ihm trifft, muss sie ja irgendein Interesse haben, das eigentlich über das Interesse hinausgeht, dir eins auszuwischen. Ja, ich... Und du sagst, das ist ein hübscher Kerl? Ja, natürlich. Ja, natürlich, wenn du ihn zwei Jahre anhimmelst, muss er ja ein Traum sein. Ja, ist er auch, aber der ist halt sehr charmant, die ist ihm nun halt verfallen, aber zu mir meinte sie auch, er hätte ihr die gleichen Geschichten erzählt wie mir, ja, kann auch eine Lüge sein, aber... Und dir ist er jetzt wirklich egal? Ja. Ja, also es geht jetzt um die Schwesterbeziehung. Ja, ich habe ihm auch vor, das zu sagen, alles, bald jetzt und... Ja. Ihm? Du wirst ihm das sagen? Ja, dass ich 2 Jahre auf ihn gestanden habe, weil das finde ich fair. Und ich möchte Ihnen das eigentlich auch sagen, dass meine Schwester das jetzt eigentlich auch macht. Ich finde das auch fairerweise ihm gegenüber. Und er wird ja dann auch sozusagen verletzt. Dann musst du es aber sehr schnell machen, weil du kannst natürlich jetzt da sehr viel Komplikationen reinbringen. Stell dir mal vor, da passiert was zwischen den beiden. Vielleicht heute Abend, die verlieben sich ineinander. Und wenn du dann das sagst, dann machst du ja einen neuen Kriegsschauplatz auf. Ja. Das ist natürlich... Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Also ich glaube nicht, dass meine Schwester sich verliebt, weil die hat dann noch ganz viele andere. Ach so. Also ja, also nicht viel, aber... Also ich will dir sagen, wenn da heute Abend nichts Besonderes passiert ist, das kriegst du ja schnell raus, mit. Ne, kriegst du mit. Ja. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich erstmal nicht wirklich Kontakt haben will. Ja. Also ich wäre mit solchen Aktionen vorsichtig, dann ihm das sagen, dass die Schwester dies macht und jenes und so. Ja, aber ich finde das eigentlich auch gut, dann bin ich auch sozusagen davon befreit, die ganzen 2 Jahre, dann kann ich auch mal ein bisschen aufatmen, meine Schwester kann mir ganz mehr reinwirken und muss so ein... Und wenn der dann sagt, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, ich finde dich eigentlich auch super. Ja, würde ich trotzdem sagen, nö. Ehrlich? Spät. Ja, also das ist ja auch dann komisch, wenn dann... meine Schwester mit dem dann was hatte und ich, dann konnte man auch irgendwie zweite Wahl und so. Ja. Also ich finde, ich kann das verstehen, dass man dann natürlich in der Ehre und Eitelkeit verletzt ist. Ja. Aber schraub das Ding nicht noch höher und mach's nicht noch komplizierter. Ja. Die Klügeren geben nach, schöner alter Spruch. Ja, natürlich. Aber ich meine, du sollst vielleicht aus der Sache lernen, dass du nicht 2 Jahre jemanden anhimmeln sollst. Ja, ich weiß. Ne? Sondern ist schlimm. Wenn du scharf auf jemanden bist, dann ran an die, an den Speck. Ja. Ne? Hoffen wir mal, dass sich das wieder einrenkt zwischen dir und deiner Schwester. Ja, das glaube ich nicht erstmal so schnell. Ah. Ich will das ja auch nicht. Gut, du darfst auch ein bisschen schmollen. Ja. Und darfst auch ein bisschen wütend sein. Aber dann dürfen Jungs auch nicht so die geschwisterliche Liebe kaputt machen. Nee, das finde ich auch. Das kann auch nicht wirklich der Richtige sein. Nein. Aber vielleicht weiß er ja gar nichts davon. Das ist ja das Problem. Also, mach's jetzt noch schön und versuch die Gedanken wegzuschieben, was da noch passiert zwischen den beiden. Ja, mach ich. Und mal sehen, was sie morgen erzählt, wenn sie was erzählt. Ne? Ja. Alles Gute, okay, liebe Caroline. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Gabi. Und Gabi ist 40. Guten Morgen, Gabi. Hallo. Hallo Gabi, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Thema von Mittwoch. Da ist das Thema Mord in der Familie oder im nahen Umfeld? Familie, ja. Also meine Schwester wurde ermordet von meinem Schwager. Und meine Schwester war damals 28. Ja. Das liegt jetzt ungefähr wie viele Jahre zurück? 21 Jahre. Ja. Sie wurde von ihrem Mann ermordet. Ja, und zwar, sie wollte sich trennen von ihm, weil, sind die Jungen zusammengekommen, wollte sich trennen von ihm, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert hat. Er konnte ja nicht arbeiten gehen, weil er Sehkraftschwäche hatte, hat nur noch 10% auf der Auge gehabt. Ach so, beidseitig. Ach so. Und sie hat immer gearbeitet und nach langen, langen Jahren hat sie endlich ein kleines Mädchen bekommen. Ja. Und die war damals 2 Jahre, als das passiert ist. Da waren sie eigentlich auch beide glücklich drüber. Also wie lange waren die beiden denn zusammen gewesen? Oh je, oh Gott. Also. Naja, ungefähr. Sabine war damals 17. Also 10 Jahre. Ja, so in etwa. Ja. Und dann haben die beiden ein Kind bekommen. Ja, nachdem sie 7 Fehlgeburten hatte, ja. 7 Fehlgeburten. Ja. Mhm. Und er hat gar nicht gearbeitet aufgrund seiner Sehschwäche? Genau. Mhm. Und, oh. dann wollte sie ihn irgendwann verlassen? Ja, weil sie jemanden kennengelernt hat. Und die Ehe auch nicht mehr so funktionierte? Genau. Mhm. Und was ist dann genau passiert? Ja, eben, sie hat sich dann, was weiß ich, er hat einen Mordsaufschlag gemacht, weil das irgendwann halt mitbekommen, dass da irgendwas läuft mit einem Arbeitskollege und so. Mhm. Und hätten es beim Arbeitgeber einen Mordsaufschlag gemacht, weil es war eine Gastronomie. Und dann ist sie die Nacht nach Hause, die Kleine war natürlich bei ihm, also bei ihrem Mann. Mhm. Und ja, und dann hat sie einen Tag später oder 2 Tage später, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, hat sie auf dem Jugendamt angerufen und er saß da. Und er hat das Jugendamt gesagt, wenn sie sich beide drum streiten, dann machen wir gemeinsame Termine und dann kommt er her. Ja. Ja, das war dann eine Woche später oder 14 Tage später, so in dem Dreh. Und dann haben sie den Termin wahrgenommen, beide. Hm. Und also wir denken uns, dass es so sein muss. Also die beiden waren zusammen beim Jugendamt. Genau. Um zu regeln, wie das da mit dem kleinen Kind geht. Und wann kam es zu dem gewalttätigen Übergriff? Ja, eben, die haben da den Termin gehabt und er musste sie anscheinend nochmal gefragt haben, ob sie nochmal mit das alles überdenken möchte und wird sie Nein gesagt haben und dann hat er zugestimmt. Im Jugendamt? Auf dem Jugendamt. Auf dem Jugendamt? Ja, also sie waren noch nicht in dem Zimmer drin, sie waren noch in dem Vorraum, dem Baderaum und gut, wir haben uns damals auch gefragt, warum ist da niemand dazwischen, warum hat da niemand geholfen. Aber genau, da müssen noch andere Menschen auch noch in den Wartezimmer. Ja, da war aber anscheinend niemand. Dann hat ja deine Schwester in dem Wartezimmer in dem Jugendamt erstochen. Genau. Dass sie in diesem Zimmer verstorben ist. Ja, also der erste Stich war tödlich. Und ins Herz. Ja, und also das haben sie bei der Obduktion festgestellt und ja, sie ist dann zusammengesackt und dann hat er weiter gestochen. Das heißt, er hatte 52 Messerstiche. 52 Stiche? Ja. Der muss ja rasend von Sinnen gewesen sein, ja, als er auf die Frau eingestochen hat. Und wer hat es dann endlich dann mal bemerkt und gesehen? Weißt du das? Ich denke, nee. Wir haben ja eigentlich null Ahnung und wir haben ja auch nie mit den Leuten da oben gesprochen. Also, wir wissen es nicht ganz genau, auf jeden Fall. Wir haben dann auch nur gesagt gekriegt, also, dass die Kleine auch dazwischen gegangen ist. Ach, die Kleine war auch noch dabei? Ja. Das Kind war dabei? Ja, natürlich. Ach, du lieber. Und die ist dann auch verletzt worden am Oberarm. Das Kind war 2,5 Jahre alt? Mhm. Am Unterarm oder am Arm ist die Kleine dann verletzt worden, auch mit einem Messerstich. Weil sie da irgendwie dazwischen gegangen ist und geweint hat, und hat er Mama halt auf dem Boden war, ne? Auf dem Boden gelegen ist. Mein Gott. Und er hat halt einfach weitergemacht, ohne irgendwie. Ist er denn dann in dem Jugendamt verhaftet worden oder ist er geflohen? Ja, nee, er ist verhaftet worden. Und zu was ist er verurteilt worden? Totschlag, 5 Jahre. 5 Jahre nur? Ja, also er hat zwar natürlich mehr Jahre bekommen, wie viel weiß ich da auch nicht mehr ganz genau. Moment, er hat 5 Jahre gesessen auf guter Führung und ach so. Ja, er war. Das heißt, er ist lange. Kostenfaktor auch für den Staat oder für, ja. Hast du den jemals später nochmal gesehen? Ich habe ihn nochmal gesehen, aber nur gesehen. Wo hast du ihn gesehen? In der Stadt. Habt ihr gesprochen? Nein. Nein. Nein, nein. Du warst auch bei der Gerichtsverhandlung dabei? Ja, also bei einer. Aber nicht bei allen. Also es war Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Ja, er ist der Unschuldige. Bitte? Er ist unschuldig. Er ist unschuldig? Ja. Aber die Frau war tot und hat 52 Messerstiche im Leib. Ja. Wer hat's denn gemacht? Seiner Auffassung nach? Ja, er, weil, aber seiner Auffassung, ja, er ist schon betrogen und belogen und überhaupt geworden. Und er hat sich ja gekümmert schließlich. Um den Haushalt, um die Kleine und so. Also er hat die Tat zugegeben, aber er fand die Tat richtig. Ja. Das ist unfassbar. Das ist ja unfassbar. Die Kleine ist jetzt eine erwachsene Frau mittlerweile. Ja, die hat auch 2 Kinder. Hast du denn mit dem, das ist deine Nichte, hast du mit ihr Kontakt? Also ich war auch die Patentante ich war die Patentante, weil die Kleine, ich habe damals versucht, die Kleine zu kriegen, weil ich war da in einer Partnerschaft und Ja, wo ist das Kind aufgewachsen? Also ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden, weil ich war nicht verheiratet. Ich bin gerade frisch zusammengezogen mit meinem Partner. Und mein Partner hat damals gesagt, ja, also warum nicht? Können wir machen. Ja. Können wir probieren, also kein Thema. Aber das Jugendamt hat damals gar nicht zugestimmt. Mhm. Aber du sagst, es war dein Patenkind. Warum ist es nicht noch dein Patenkind? Weil die ist umgetauft worden in der Familie. Ach so. Aber du hast heute Kontakt mit ihr? Ich habe Kontakt, ja. Einen nahen Kontakt? Internet, also sie ruft halt einen an, wenn es ihr schlecht geht oder wenn sie ein Problem hat oder so. Mhm. Hat sie denn nochmal, hat sie ihren Vater jemals dann nach der... Sie hat mal Kontakt gehabt, aber so viel wie ich jetzt weiß, eigentlich nicht. Weißt du denn, was sie über dieses Drama, dieses Unglück denkt? Nee, was sie richtig darüber denkt, weiß ich nicht. Sie weiß zwar, was passiert ist, oder das ist ihr auch erzählt worden, sie war auch in Behandlung. Ja, erinnern kann sie sich wahrscheinlich nicht mehr. Da ist sie aber dann sie kann sich eigentlich an nichts mehr erinnern. Gut, sie hat die Narbe von dem Stich. Mhm. Aber erinnern kann sie sich eigentlich an gar nichts. Sie war 2 Jahre alt. Es war deine Schwester. Wie eng war dein Verhältnis zu deiner Schwester? Puh, es war eigentlich okay. Ich habe viele Geschwister. Ach so. Aber es war eigentlich, man hat sich halt so 2-3 Mal die Woche hat man sich schon gesehen. Also normales Verhältnis. Ja. Wie hast du das denn dann weggesteckt, deine Schwester auf so brutale Art verloren zu haben? Ja, es war schon schwer. Es hat ein gutes Stück gefehlt. Aber das Leben geht weiter. War schwierig, 2 Jahre drauf ist mein Bruder, da weiß man auch nicht, was passiert ist. Wie soll ich das sagen? Ich weiß auch nicht. Gab es damals, haben die eure Eltern damals noch gelebt? Ja. Ja, wie haben die das verkraftet? Ich weiß nicht, also mein Vater, das hätte wieder mit der anderen Geschichte zu tun. Mein Vater hat damals gesagt, so, jetzt weiß der Dreckhund auch endlich, weil das war auch gleichzeitig von meinem Vater, die Stieftochter und sein Stiefbruder, mit dem, wo sie verheiratet waren. Mhm. Also alles ein bisschen, kompliziert, ne? Ja. Und mein Vater hat damals gesagt, so, jetzt weiß er endlich einmal, wie das im Knast zugeht, ne? Jetzt kann er das am eigenen Leib erfahren. Mhm. Er war ja auch im Gefängnis, ne, mein Vater. Also eine sehr schlimme Geschichte, die auch sich in eurer Familie zugetragen hat, die dir jetzt in Erinnerung kam, als wir unser Thema hatten am Mittwoch. Ja. Gabi, danke für deinen Anruf und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Gabi, ciao. Tschüss. So, wir haben 1.20 Uhr und wir machen weiter mit einer Postecke, mit der Domian-Postecke und knüpfen in dieser Postecke gleich auch an dieses Thema, an Mord in der Familie, das wir am Mittwoch hatten. Da gab es einen furchtbaren Fall, der erzählt wurde von einer Frau, einer Mutter, die sich umbringen wollte und sich auch umgebracht hat und ihre 3 Kinder mit in den Tod gerissen hat. In Berlin hat sich das zugetragen. Die Frau hat ihre 3 Kinder ins Auto gepackt und sie sind weggefahren, irgendwo unter eine Brücke. Die Kinder waren etwas betäubt aufgrund von Schlafmitteln. Und dann hat die Frau das Fahrzeug von innen mit Benzin übergossen, hat sich in das Fahrzeug selbst hineingesetzt. In diesem Fahrzeug saßen bereits die 3 Kinder und hat das Fahrzeug, hat den Innenraum angezündet und alle 4 sind verbrannt in diesem Auto. Und ich habe dann in dem Gespräch gesagt, dass ich dafür kein Verständnis habe. Und ich die Frau verurteile, nicht, dass sie sich das Leben genommen hat, darüber sollte man vielleicht kein Urteil fällen, aber dass sie ihre Kinder mit in den Tod gerissen hat. Und dazu meldet sich unsere erste Post, und zwar von Sieglinde aus Bayern. Sie schreibt: Sehr geehrter Domian, ich hatte immer das Gefühl, dass Sie sehr einfühlsam sind. Über Ihre Verurteilung der Mutter aber, die ihre Kinder mit in den Tod nahm, bin ich enttäuscht. Sie wissen gar nicht, wie eine verzweifelte Mutter, die ihre Kinder liebt, denkt. Vielleicht hat sie daran gedacht, dass nach ihrem Tode niemand mehr ihre Kinder schützt. Sie können sich nicht im Geringsten vorstellen, wie verzweifelt man sein muss, um seine Kinder zu töten. Deshalb hat niemand das Recht zur Verurteilung. Sieglinde aus Bayern. So, dann schreibt Alexander, 23, aus Göttingen, schreibt: Hi Domian, ich bin seit Jahren ein großer Ditsche-Fan und hoffe seit langem schon, dass du dort mal einen Gastauftritt hast. Würdest du dich gerne mal mit Ditsche unterhalten und wie überhaupt ist deine Meinung zu dieser Sendung? Das finde ich eine sehr lustige und sehr skurrile Idee. Also ich schätze Olli Dietrich sehr ausgesprochen und ja, vielleicht ist das mal eine ganz gute Idee, wenn ich da auftauche und mit Ditsche mal ein bisschen plauder. Mal sehen, ob wir das machen. Niklas 20 mailt: Hi Domian, wollte dir nur schreiben, dass ich neulich das Gespräch mit der alten Dame gut fand, die Angst hat, zu ihrer sterbenden Freundin zu gehen. Du hast ihr toll ins Gewissen geredet und ich bin genau deiner Meinung. Als mein Papa vor einem Jahr gestorben ist, war das für mich auch ganz schlimm, ihn in den letzten Tagen und Stunden leiden zu sehen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, deshalb nicht in das Krankenzimmer zu gehen. Ich weiß, dass er sich über meine Anwesenheit sehr gefreut hat und das ist für mich auch ein gutes Gefühl. So, jetzt kommen wir zum Thema Dschungelcamp. Magdalena schreibt: Hallo Domian, ich war am Montag schon sauer auf dich. Und zwar wegen der Bemerkung, Eva Jakob im Dschungelcamp sei geliftet. So glatt könne man mit 67 nicht mehr aussehen. Diese Aussage finde ich beleidigend. Nicht alle älteren Menschen müssen Falten haben. Ich bin noch etwas älter als Eva und die einzigen Falten, die ich habe, sind dazu noch am Po. Ich bin stolz auf mein Aussehen und zwar ohne chirurgische Eingriffe. Mit freundlichen Grüßen, Magdalena. So, und dann schreibt Heide noch eine fast schon beleidigende Frage, würde ich sagen. Nämlich: Könntest du dir vorstellen, Domian, auch mal ins Dschungelcamp zu gehen? Eine fast schon beleidigende Frage. So, Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit der Sendung, mit der freien Themennacht. Und ich begrüße sehr herzlich Harry, und Harry ist 40. Guten Morgen, Harry. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Harry, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm, hatte dort meine eigene Hütte, habe verschiedene Sachen verkauft dort. In diesem Jahr? Ja, ganz normaler Geschäftsbetrieb. Und ich habe kurz Anfang Dezember jemanden durch einen Zufall kennengelernt. Und auf dem Weihnachtsmarkt? Über den Weihnachtsmarkt, auf einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm. Das ist die Nachbarstadt von Ulm. Ja, ja. Über die Donau rüber. Ja, ja, klar. Und ja, es hat sich dann mit etwas zögerlicher Entwicklung eine recht intensive Beziehung zu der Person ergeben. Eine Frau? Ein junger Mann. Ein junger Mann, ja. Und wie alt? 21. 21, ja. Und ja, wir haben eine sehr intensive und ganz besonders tolle Beziehung gehabt in der Also Zeit. Eine schwule Beziehung. Ja, ja. Richtig. Und wir waren uns über verschiedene Dinge ganz klar, was, wo, wie und so. Und man hat große Gemeinsamkeiten entdeckt. Er ist im künstlerischen Bereich aktiv. Ja. Ich habe selbst viel mit Kunst und Antiquitäten zu tun. Ja. Und es waren eine ganze Menge Berührungspunkte da, die ja sich gut entwickelt haben. Wir haben jeden Abend eigentlich ganz viel Spaß gehabt und es war eine... Also eine tolle vorweihnachtliche Liebesgeschichte. Es war richtig so, ja, es war sehr, sehr angenehm. Zwischen einem jungen Mann und einem mittelalterlichen Mann. Und ich habe das eigentlich als gutes Zeichen genommen. Ich habe am 24. Geburtstag, Dezember. Oh. Und ja, das war irgendwie so ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk, sozusagen. Und ich lebte die ganze Zeit zuvor mehr oder minder alleine. Ich habe mich komplett auf die Arbeit und Job gestürzt. Bist du denn auch aus Ulm oder Umgebung? Ich bin aus der weiteren Umgebung. Ja. Ich bin knapp 70 Kilometer von Ulm entfernt. Und er wohnt in Ulm? Er wohnt in Ulm direkt. Und ja, ich habe ihn dann auch in seinem privaten Umfeld kennengelernt. Mhm. Ich habe mir damals ein kleines Zimmerchen genommen, damit ich also in der Pension, damit ich nicht täglich fahren muss. Das war einfach zu anstrengend, auch witterungsbedingt. Ja. Und ja, noch alles ganz toll. Ja, das war ja auch wunderschön. Und aber? Er ist dann am 23. ist er erstmal in Urlaub geflogen, zusammen mit seinen Eltern noch, ein paar Tage nach Ägypten. Und ja, ist dann wieder zurückgekommen. Das war dann am 3. Jänner, also Januar. Ja. Und da war es dann eigentlich ganz normal, wie schon vorher. Er war ein bisschen, wie soll man sagen, sommerlich erleichtert. Mhm. Der Urlaub mit der Familie hat doch wohl auch eine gewisse Freude für ihn gebracht. Es hat sich dann weiterentwickelt. Wir waren bis im Prinzip vorgestern mehr oder minder intensiv zusammen. Mhm. Ich war sogar so weit bereit, dass ich eine Wohnung in Ulm kaufe, um einfach näher vor Ort zu sein. Die hast du schon gekauft? Die Wohnung ist mittlerweile, ich habe also dem Verkäufer gesagt, jawohl, ich kaufe sie. Ja. Notartermin steht jetzt in den nächsten Tagen an. Ja, also die, um euch ein ich sag mal, ein Liebesnest zu schaffen. Nicht nur, aber auch. Aber für euch. Es war etwas auch, wo er durchaus ein Stück weit mit dabei war und gesagt hat, oh ja, das sieht ja ganz gut aus, es ist ja schön. Jetzt erzählst du das so, mit so einem Ton, als käme ein Riesen-Aber. Ja. Was ist passiert? Er ist jetzt seit nun 2 Tagen komplett weg. Er hat mir eine etwas für mich persönlich verwirrende E-Mail geschrieben. Nämlich? Dass er glaubt, dass das irgendwie doch nicht so richtig ist und dass er einfach meint, die Sache sei damit beendet und er jetzt andere Geschichten hat, die er nicht weiter ausführt. Und du hast eine Wohnung in Ulm gekauft. Ich fasse es nicht. Ich habe, er ist über seine alte Rufnummer nicht mehr erreichbar. Die Eltern wissen vielleicht, wo er ist, sie sagen aber nichts. Jetzt hast du großen Liebesschmerz? Der ist nicht gerade gering. Der ist nicht gering. Aber sag mal, du bist ein Mann von 40 Jahren. Du bist ein Geschäftsmann, höre ich aus. Ja, schon ein bisschen. Wie kann man denn innerhalb von so kurzer Zeit eine Wohnung wegen eines Geliebten kaufen in so kurzer Zeit? Ist es wirklich, hast du die nur wegen ihm gekauft? Die Wohnung habe ich primär schon wegen ihm gekauft. Unterm Strich hatte ich allerdings auch das Bedürfnis, noch in Ulm einen weiteren Wohnsitz zu begründen, um dort näher an der Stadt zu sein. Ah, also es war schon das Vorhaben irgendwie schon auch mal da. Es war schon latent vorhanden. Aber er hat so den Anschluss gegeben. Richtig, richtig. Das war so der auslösende Moment im Endeffekt. Wenn er jetzt vorher Nein gesagt hätte oder schon vor 4 Wochen, dann hättest du die Wohnung nicht gekauft. Das kann ich derzeit nicht sagen, aber ich wäre zumindest nicht so schnell bereit gewesen zu sagen, jawohl, ich kaufe jetzt mal hier so eben, zack, fertig, ich kaufe die Wohnung. Darf ich mal fragen, wie viel die gekostet hat oder wie viel die kosten wird? 380.000. Das ist aber ein Schmuckstück. Es ist im Innenstadtbereich Ulm mit noch dezentem Sanierungsbedarf. 380.000 Euro. Das ist... Wie viel Quadratmeter? 128. Da lässt es sich nicht schlecht leben. 2 Stellplätze dabei. Ja. Und Kellerabteil. Mhm. Das gilt schon als großzügiger im Altstadtbereich. Aber du kannst es dir leisten. Ja, jetzt klingt das ja so, wie du es gerade beschrieben hast, als wäre das schon definitiv. Der will nicht mehr. Der hat keinen Bock. Es ist so, dass es fragen sich auch verschiedene Freunde, die man eben im Laufe der Zeit kennengelernt hat, wo er ist, wo er steckt. Er hat nebenbei noch gejobbt in einem Museum als museumspädagogischer Mitarbeiter. Mhm. Die haben überlegt, also ich habe heute den ganzen Tag über recht viel telefoniert und war auch kurz in Ulm. Und die haben gefragt, ja, wir wissen auch nicht so genau und die überlegen, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ja gut, aber er hat dir ja geschrieben, dass er nicht mehr mit dir zusammen sein will. Er ist ja nicht vermisst, er ist ja nicht weg. Das ist, er hat komplett E-Mail-Adresse, alles, es ist nichts mehr da. Die Mobilfunknummer ist komplett abgeschaltet. Es ist einfach, ja, Schweigen im Walde. Ist die wegen dir abgeschaltet, oder? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Du könntest Kontakt aufnehmen zu den Eltern. Das habe ich gemacht. Ich habe mit dem Vater heute gesprochen. Mhm. Ich habe auch mit der Mutter gesprochen. Was sagen die? Leider nur telefonisch. Mit dem Vater konnte ich persönlich sprechen. Er hat nur gemeint, ja, er weiß, dass sein Sohn weg ist und er... Ach so, also die wissen Bescheid. Machen sich keine Sorgen. Er weiß nicht, wo er ist. Er macht sich ein Stück weit auch Sorgen, weil für ihn war das... Ja, vielleicht hat er auch die Auflage, es dir nicht zu sagen, wo er... Das kann natürlich durchaus sein, das ist mir nicht weiter bekannt. Der Vater ist steht im Geschäft und... Ja. Also auf jeden Fall ist kein, irgendwie, man braucht keine Sorge haben, dass ein Verbrechen vorliegt oder so, ein Unfall, ein Unglück. Sag mal so, ich habe in dem Gespräch, das knapp eine Dreiviertelstunde gedauert hat, schon gemerkt, dass er nervöser war, wie ich ihn sonst zuvor erlebt habe. Na gut, aber wenn jetzt wirklich was Dramatisches passiert wäre, hätte er offen gesprochen und sagt, wir müssen die Polizei einschalten oder so. Das weiß ich jetzt derzeit nicht, inwieweit er zu mir offen ist. Und die Mutter, das Gespräch mit der Mutter, wie war das? Sie war, ja, besorgt, ganz klar. Und sie war auch stärker besorgt wie der Vater. Hm. Nur, sie wollte da nicht so richtig rausrücken. Und ich schiebe es auf die Situation zurück, in der ich mit ihr telefonieren konnte. Ja. Dass sie nicht so offen sprechen konnte. Ach so. Aber das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wo sie war. Aber was auch immer da passiert ist. Es wundern sich Freunde von ihm, wo er bleibt. Mhm. Also, dass es so ein bisschen mysteriös ist, schürt noch ein klein wenig deine Hoffnung, dass es nicht mit dir zusammenhängt, sondern dass es irgendwas anders ist? Es muss unter Umständen es kann etwas anderes passiert sein. Es kann etwas, wie auch immer, ihn so dermaßen durcheinander gebracht haben, dass er gesagt hat, so, ich muss einfach weg. Ich brauche, wie auch immer, Freiraum. Was hat er denn außer dem Museum gemacht in Ulm? Er war dabei, demnächst zu studieren. Also eigentlich ist er frei. Er hat keinen festen Job und kann so ein bisschen machen, was er will. Er war fotografisch nicht ganz, oder ist fotografisch nicht ganz unbegabt, ja. Und hat da mit verschiedenen künstlerischen Sachen was angestoßen. Okay, aber was bleibt dir übrig? Dir bleibt eigentlich gar nichts übrig, als nichts zu machen. Wenn es irgendwas zu Besorgniserregendes geben sollte, dann werden die Eltern schon aktiv sein oder aktiv werden. Also Sie haben mir zugesichert, dass der, sobald er sich bei Ihnen meldet, sich mit mir in Kontakt setzen werden. Und das war die Mutter wie der Vater. Mhm. Und bis dahin musst du warten. Es kann auch sein, dass er sich nie wieder bei dir meldet. Ich bin dadurch, dass das so abrupt erfolgt ist, extrem schüchtert, sage ich ganz offen, und nicht unbedingt gerade freudestrahlend. Verständlich, Harry. Für mich ist es seit über 10, fast 12 Jahren das erste Mal wieder, dass ich jemandem Vertrauen schenke. Vielleicht hast du dich auch zu sehr, eben wenn du so lange schon alleine bist, zu sehr in die Euphorie hineingeschmissen und hast vielleicht einige Warnsignale auch nicht gesehen. Das passiert ja, wenn man verliebt ist und wenn man sehr große Sehnsucht nach Liebe hat. Mag sein. Das ist für mich war es in dem Moment wieder etwas sehr Neues, sehr Unbekanntes fast schon. Ja. Etwas, was ich schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr erlebt habe. Mir tut es leid, dass es so passiert ist. Vielleicht auch nur eine Lehre für dich, dass du so schnell nicht so auch solche großen Entscheidungen triffst, wieder mit der Wohnung, wenn man ein paar Wochen erst zusammen ist. Und du musst natürlich auch berücksichtigen, dass ein Anfang 20-Jähriger in einer anderen Lebensentwicklung und anderen Lebensphase ist als ein 40-Jähriger und dann entsprechend auch vielleicht andere Dinge noch tut und tun will. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg, Harry. Durchaus. Es tut mir leid für dich und ich würde an der Stelle nichts weiter machen. Mhm. Die Eltern haben mir eine klare Ansage gesagt. Sollte sich irgendetwas noch fügen, dann wird er sich schon melden bei dir. Ja. Die Trauer vielleicht bleibt trotzdem. Die Trauer bleibt, jetzt musst du. Das ist Liebeskummer jetzt, absolut. Sozusagen, ja. Trotzdem wünsche ich dir alles Gute. Danke, das wünsche ich auch. Gerne. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Also kauft nicht so schnell Eigentumswohnungen, wenn ihr verknallt seid. Könnte nach hinten losgehen. Tanja, 38, guten Morgen. Hallo, morgen. Tanja. 28. Das wäre schön, ne? Oder? Möchtest du nochmal 28 sein? Nee, ich möchte auch nicht 19 sein. Ach, das ist so interessant. Wie die erste Anruferin. Du möchtest so richtig schön 38 sein, wie du bist. Ja, so möchte ich bleiben, ja. Ist auch ein gutes Alter. So Ende 30 finde ich ein gutes Alter. Ja, ich freue mich auch, wenn ich 40. Ich habe ganz viele Pläne, was ich dann alles mache. So. Aber ab welchem Alter wird es heikel, wo du denkst, da habe ich Schiss vor? Habe ich nie. Habe ich nicht. Sagst du jetzt noch, in deinem jugendlichen Leichtsinn? Ach, glaube ich nicht. Ich habe noch so viel vor. Natürlich. Tanja, über was reden wir? Wir reden darüber, dass ich nächste Woche Samstag mein Trennungsjahr abgeschlossen habe. Ich habe dann ein Jahr ohne Mann, also ein Jahr Knast. Wie ein Jahr Knast? Nee, ein Jahr, also 14 Jahre Knast dann hinter mir. 14 Jahre waren wir verheiratet. Und diese 14 Jahre nennst du 14 Jahre Knast? Ja, im Nachhinein ja. Boah, Kinder? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder. Leben die Kinder bei dir jetzt? Ja, die sind bei mir, natürlich. Natürlich nicht. Also, nee, natürlich nicht. Aber nicht immer so, aber... Wieso Knast? Ja, das war schon sehr einengend, ne? Also unsere Ehe so... Aber ich denke für beide. Nur keiner von uns hat sich irgendwie getraut, das auszusprechen. Mein Mann hatte in den 14 Jahren noch immer wechselnde Liebschaften. Ach so. Mhm. Ja. Gab es viel Streit auch? Streit? Eigentlich nicht. Also ganz normal. Also jeder trifft sich mal in jeder Ehe oder... Also auch keine Gewaltausbrüche oder so? Nein. So eine stille Einengung. Ja. Es ist einfach so, der eine ist nach links und der andere ist wahrscheinlich nach rechts gegangen. Mhm. Und irgendwann stehst du dann am Kreuz und denkst so. Du warst 14 Jahre verheiratet mit dem Mann. Waren die gesamten 14 Jahre eigentlich schlecht? Nein, gar nicht. Wie viele Jahre waren gut von den 14 Jahren? Wie viele Jahre gut waren? Mhm. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die ersten 6, 7. Immerhin. Ja, die waren gut. Und kannst du sagen, durch was es gekippt ist, was da passiert ist? Ja, also lass mich kurz überlegen, 2004, da war ich schwer krank und da hatte ich Gebärmutterkrebs und da hat man ja sowieso als Frau und also ich habe da wahnsinnig drunter gelitten, ich glaube jeder, ne? Ja. Jeder, der krank ist, das rede ich hier gerade. Und und in der Zeit, also da hat mein Mann mir dann gesagt, dass er seine erste Freundin hatte. Während du so schwer krank warst? Ja. Ja, und da ging das eigentlich immer so, peu à peu ging das weiter. Das muss einen doch, wenn man schon so eine schwere Erkrankung hat, ist ja, man ja das eh schon. Dich ja, du bist ja per se schon psychisch angeschlagen. Ja. Und dann sagt der Ehemann, ich hab eine neue Freundin. Was ist denn das für ein Kerl? Ja, das haut einen so von den Socken, dass man dann eigentlich gar nicht mehr leben möchte. Mhm. Und auch nah an der Grenze ist, so weiten zu machen. Aber du hast da noch viele Jahre weitergemacht. Ja. Und da gab es immer wieder andere Freundinnen bei ihm, von denen er dir auch erzählt hat. Also ich habe das dann teilweise, man ahnt das ja oder man spürt das ja und dann haben wir auch, ich habe ihn dann auch meistens genau darauf angesprochen, ist mal wieder soweit oder so und dann manchmal hat er ja gesagt, manchmal hat er es halt verschwiegen. Eine Freundin hat mich sogar mal angerufen, dann hat mich von einer anderen Freundin der Mann auch mal angerufen und stand auch vor der Tür. Und wie viele Freundinnen hatte er denn in der Zeit? Also wie viele genau? Ich sag einfach mal, er hat das nie zugegeben. Nur die Freundin, die er jetzt hat, also ich denke mir mal, dass das die vierte, fünfte ist. Mhm. Warum hast du dich nicht früher von ihm getrennt? Ja, da bin ich heute auch schlauer oder sehe das auch anders. Das war halt so, die Kinder waren kleiner. Mhm. Ich konnte nicht so arbeiten gehen, dass ich so viel Geld gehabt hätte, dass ich meinen Kindern und mir jetzt so den Lebensstandard oder das ermöglichen kann, was ich jetzt kann. Ah ja, das war der Grund. Ja. Und jetzt vor einem Jahr, ich habe das gerade mal so vorausgesetzt, hast du dich getrennt von ihm? Ja. Also das war ein Abend, das war ein Freitagabend. Ich habe ihn noch angeblich zu seinen Freunden gebracht, habe ihn hingefahren und er kam dann morgens nach Hause. Und wie das so ist, Kneipe, man riecht nach Qualm, Alkohol, das hat er gar nicht gehabt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ich da mittlerweile so eine Antenne für hatte. Und dann habe ich ihn morgens drauf angesprochen und dann hat er gesagt, ja, er wäre halt bei einer anderen Frau gewesen. Mhm. Und dann habe ich ihn geschnappt und habe ihn so am Kragen und habe gesagt, so, raus, Schluss. Ah, vor die Tür. Das war der berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Ja, war Ende. Dann ist meine Schwester gekommen, wir haben dann 5 blaue Säcke gepackt, alles seine Anziehsachen, das Nötigste, was er so brauchte. Mhm. Achso, und du hast ihn aus der Wohnung geschmissen? Ja, wir hatten ein Haus zusammen. Ja. Und dann, Und er hat sich rausschmeißen lassen? Der war so perplex, der stand draußen und ja. Und hat das dann auch die nächsten Tage und Wochen dann akzeptiert? Oder also, gab es Theater? Das war dann, er ist dann wohl zu seiner Mutter angeblich. Ist ja auch egal. Und nach einer Woche ist er dann wiedergekommen. Es tat ihm alles ganz furchtbar leid. Ich habe ihn auch nochmal aufgenommen. Mhm. Und weil man hat, ich habe meinen Mann ja geliebt. Mhm. Und wir haben dann auch eine Ehetherapie danach gemacht. Das hat er vorgeschlagen. Wie, nachdem du ihn rausgeschmissen hattest? Ja, er ist dann wiedergekommen. Ich habe ihn aufgenommen. Das heißt, du hast ihm dann nochmal eine Chance gegeben? Ja, habe ich. Aber? Ja, war für die Katz, hätte ich mir vorher denken können. Was ist bei der Ehetherapie rausgekommen, so ganz klar für dich? Für mich? Hm? Dass es mir gut gehen muss. Ja, und das ging dir vorher überhaupt nie gut, die ganzen Jahre nicht mehr? Ja, die letzten Jahre schon nicht mehr. Mhm. Ne? Also war Resultat letztendlich dieser Eheberatung, man sollte sich wirklich trennen, das ist die beste Lösung. Ja, geklebte Tassen halten nicht lange. Ja. Hat er das denn dann akzeptiert? Wir haben dann gesagt, gut, eine räumliche Trennung und wir versuchen das, weil er mir auch immer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Ohne dich, ohne die Kinder, ob das funktioniert, hat sich dann einen Ort weiter, haben wir dann eine Wohnung ausgesucht zusammen. Mhm. Ich kannte die Wohnung und habe dann gesagt, ja gut, komm, können wir bezahlen, das machen wir so, nehmen die. Mhm. Und er ist dann, wie gesagt, Ende Januar 2010 dann auch ausgezogen. Das war ganz schlimm, die Kinder haben viel geweint, wir haben alle wahrscheinlich viel geweint. Wie alt sind die Kinder heute? 14 und 12. Ja. Aber jetzt geht es. Ne? Jetzt geht es und du bist froh, dass es vorbei ist. Ja. Wir haben war immer bemüht, einen normalen Ablauf, Schule und alles so normal zu halten, wie es geht. Und es besteht auch ein regelmäßiger Kontakt zwischen den Kindern und ihm? Das ist gut gelöst. Ja. Hat er sich hier mittlerweile auch abgefunden? Mit der Trennung von mir jetzt. Mhm. Ja, er hat ja die damalige Freundin, die sind zusammengezogen, also... Ach so, naja, es gab damals schon eine Freundin und trotzdem ist er mit dir zur Eheberatung gegangen. Ist auch komisch. Ja. Hm? Mhm. Komischer Kerl. Ja, wusste nicht so, wohin er wollte. Jetzt ist das ja für dich mit deinen, wie gesagt, 38 Jahren ein richtiger Neuanfang, ne? Ja, aber schön. Die Kinder sind nur aus dem Gröbsten raus. Das ist auch schon mal ganz schön. Und jetzt kann die Mama auch mal ein bisschen sich umschauen. Ja, ich bin dann, meine Freundin hat dann 2 Wochen später war dann Karneval. Mhm. Oh, da hat's gekracht, oder? Ja, und wie. Wie war denn der Sex mit deinem Mann in den letzten Jahren? Nix. Ich höre es schon, oder? Ja. Muss so. Man hat's so gemacht. Ja. Aber es war keine große Leidenschaft mehr. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und jetzt im Karneval? Ja, ist das ganz anders. Da war es dann anders, das kann ich mir vorstellen, wenn Tanja rausgeht. Nein, da stand dann auf einmal so ein kleiner Mann neben mir und ja. Ein kleiner Mann? Ja, er ist ein bisschen kleiner, ich bin ziemlich groß, er ist ein bisschen kleiner. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,85. Oh, du bist ja größer, 1 Zentimeter größer als ich. Mann. Ja, ich bin ein starkes Mädchen. Aber hallo, die große Tanja. Ja, und er hat halt nicht locker gelassen, ne? Ja, aber du bist nicht verliebt in den. Oder doch? Oh! Das Schweigen verrät mir an. Das müsste ich eben am Telefon auch beantworten. Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn man mich jetzt so fragt, also ich bin verliebt wie so ein junger Teenie. Also. Ach, wie süß. Ja. Das ist ja putzig. Ja, putzig. Mit 38. Seit Karneval letzten Jahres. Ja. Hast du einen kleinen Mann. In den du verliebt bist. Ein bisschen kleiner. Wie klein ist denn der Mann? Ja, ein paar Zentimeter nur. Achso, also nicht 1,50 oder so. Nein. Ja, wäre ja auch nicht schlimm. Aber. Nee, aber der hat mir halt in dem Jahr immer unheimlich geholfen. Ne? Der hat zugehört, ob es nachts um 3, um 5 und... Und ich hoffe, dass der neue Freund auch solo ist und nicht irgendwie verstrickt ist in Ehegeschichten. Nein. Der ist... Der ist doch super. Mensch. Ja. Läuft doch alles gut. Läuft gut, ja. Vor allen Dingen, in der Tat, dass du dann gleich jemanden schon kennengelernt hast, in den du dich verliebst. Ja, ich wollte ja gar nicht. Also das Verlieben, das hat gedauert, ne? Ja, klar. Aber immerhin. Ja. So, am Samstag ist das Trennungsjahr vorbei. Ja. Das heißt, absolut grünes Licht ins neue Leben. Ja, hoffentlich. Sehr gut. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander reden können, Tanja. Ja, ich habe mich gefreut, das war sehr nett. Ja. Du hast eine große Fangemeinde in Krankenhäusern. Ich höre das manchmal. Ich freue mich darüber, dass viele Leute im Krankenhaus, sowohl die Patienten, aber auch die Schwestern oder auch Ärzte, die Nachtdienst haben. Ja, und ja, ja. Bist du Krankenschwester im Hof? Ja, ja. Und nachts um eins ist immer dann so Pflichtzeit. Ne? Ah, verstehe. So, mach fertig, jetzt ist Pause. Bist du im Moment auch in der Schicht? Nein, ich bin zu Hause. Das hast frei heute. Ja. Sehr gut. Ja, danke schön. Tanja, alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Viel Glück weiterhin. Tschüss. 0800 220 50 50. 1:47 haben wir, 1:48 mittlerweile. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Rainer. Rainer ist 58. Guten Morgen, Rainer. Ja, hallo. Hallo, Rainer. Hallo, Domian. So, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin 58 Jahre alt und bin 36 Jahre verheiratet. Ja. Und habe mich 2009 im November geoutet, dass ich Damenwäscheträger bin. Dass du was? Damenwäscheträger. Damenwäscheträger bist? Ja. Geoutet? Bei wem? Bei meiner Ehefrau. Was hat die Ehefrau gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Hör mal, sie war nicht mit einverstanden da, ne? Die war von Socken. Ja, die war von den Socken. Ich bin dann in den Minirock rumgelaufen und BHs und Nylons. Zu Hause? Ja, zu Hause. Und hat sie zu mir gesagt, ja, ich wäre pervers. Ich bitte dich, ich pervers bin. Nein, ich bitte dich, den Ton von deinem Radio oder vom Fernsehen ganz abzudrehen. Ja, okay, mache ich. Sehr gut. Ja, und ich lebe mein Leben jetzt und ich bin seit Februar 2010, lebe ich mit meiner Frau getrennt. Ach so, du bist ja getrennt von der Frau. Ja, und habe meine eigene Wohnung hier und lebe mein Leben so, wie sie ist. Ja. Aber ich habe noch guten Kontakt zu meiner Frau. Hat sie das denn mittlerweile so ein bisschen akzeptiert? Nein. Nein? Überhaupt nicht? Nein, das ist überhaupt nicht akzeptiert. Sie meinte, ich wäre pervers und das ist nicht normal und so. Und meine Töchter wissen es auch mittlerweile, dass ich so lebe. Ja, wie alt sind die Töchter? 28 und 29. Und die eine Tochter, die wohnt in Hamburg, arbeitet in Hamburg. Ja. Und was sagen die Töchter dazu? Ja, mein Gott. Sie sagen gar nichts dazu. Sie sagen immer, ja, mein Gott, du lebst dein Leben und fertig ab. Du hast aber gesagt? Mein Problem ist einfach nur, ich liebe meine Frau noch nach 36 Jahren Ehe. Und die Trennung, ist die denn, hat deine Frau gesagt, es geht nicht mehr, lass uns trennen, oder hast du es gesagt? Ja, meine Frau hat gesagt, sie will sich trennen. Ich habe meine Auszeit genommen, ich habe meine Wohnung genommen, als Auszeit und wollte wieder zurück in meine Wohnung. Aber sie wollte nicht? Nein, ich habe einen Schlüssel gehabt, meine Frau hat damals noch gearbeitet und ich wollte meine Tür aufschließen, da war ein neues Schloss drin. Oh je. Und dann habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet und wollte einstweilige Verfügung haben, dass wir in mein Haus rein kann, weil ich ein eigenes Haus habe. Aber das hat alles nicht geklappt. Hat nicht alles geklappt, nein. So, Damenwäscheträger, also du ziehst dich gerne wie eine Frau an. Ja. Wie lange hast du das heimlich während der Ehe schon gemacht? Schon jahrelang. Jahrelang gemacht, ja. Aber wie kann man das denn in der Ehe, in der gemeinsamen Wohnung so verheimlichen? Ich habe gelogen, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe Dienst und bin dann... Rainer, bitte stell doch den Ton mal ab. Ja, mach ich doch. Nee, da ist irgendwas im Hintergrund, ich höre immer das Echo. Ja, okay, mach nochmal. Sorry. So, du hast gelogen. Ja, ich habe gelogen. Und habe gesagt, ich habe Dienst und so und bin am Wochenende über die Dörfer gegangen und in Lokalen, in Schwulenlokalen und... Als Frau angezogen dann? Als Frau angezogen, aber du bist nicht schwul? Nein. Nein, du hast nur Spaß daran, dich als Frau anzuziehen? Ja. Hast du da nicht Angst gehabt, wenn du sagst, ich gehe über die Dörfer, dass die dich dann erkannt haben, also nicht erkannt, vielleicht als dich erkannt haben, aber gesehen haben, dass du ein Mann warst und dass du da irgendwie blöde Bemerkungen abbekommst? Nein, da in diesen Lokalen, die ich verkehrt habe, die kannten mich. Ah ja. Und da wusste ich auch ganz genau, dass da keiner von meinen Nachbarschaftsleuten da auftauchen. Ja, ja. Da konnte ich mein Leben leben. Wo hast du denn deine ganzen Damenklamotten dann versteckt? Du konntest sie doch nicht mehr nach Hause nehmen. Ja, ich habe sie in der Garage versteckt, im Spind und so. Dann bin ich 2010 in eine Reha gekommen. Und dann hat meine Frau und meine Tochter einen Müllsack gefunden, in dem Darmwäsche drin waren. Und dann haben sie mich zur Rede gestellt. Ach so. Ich habe es gerade so verstanden, du hättest das von dir aus denen gesagt. Also du musstest es denen quasi sagen. Die haben das, ja klar, aber die haben das aber näher gemerkt, indem sie einen Müllsack gefunden haben, in dem Damenwäsche drin waren, Dessous und. Hast du denn direkt dann gestanden oder hast du versucht, dich rauszureden? Nein, ich habe das gestanden. Und wie war die allererste Reaktion von deiner Frau? Schmetternd. Wie gesagt, meine Frau hat gesagt, ich bin pervers und sie kann da nicht mit leben. Da hat sie auch die Scheidung eingereicht. Achso, die Scheidung ist sogar auch eingereicht? Ja, die Scheidung ist eingereicht. Ach so. Ich lebe jetzt getrennt von meiner Frau. Also dann heißt das ja... Nächsten Monat ist das Trennungsjahr vorbei. Und dann werden wir mal weitersehen. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, ich liebe dich noch und... Aber sie liebt dich offensichtlich nicht mehr. Nein. Verachtet sie dich sogar wegen deiner Neigung? Ich denke schon. Weil es eine perverse Neigung ist. Sagt sie. In den Augen meiner Frau. Ja. Ich finde das nicht. Wenn jemand daran Spaß hat, ist das völlig in Ordnung. Da ist nun wirklich nichts Perverses dran. Nein. Ich denke mir auch. Und Wie lebst du es jetzt? Du hast eine eigene Wohnung. Bist du, wenn du nach Hause kommst, ziehst du ja immer die Frauensachen an? Ja, ich ziehe Nylons an und so. Und hast du jetzt gerade auch an? Ja, jetzt gerade auch. Ich habe auch Nylons an, ja. Was hast du an? Nylon-Pumps oder keine Schuhe? Ich habe eine Strumpfhose an und Damen-Slip und so und BH. Ja? Ja. Was machst du so im normalen Leben beruflich? Ich bin Rentner. Ach, du bist Rentner. Das heißt, du hast Zeit und kannst dann auch das sehr viel ausleben zu Hause. Ja, kann ich schon. Aber es ist meine Neigung, es ist ein Fetisch. Lebst wie gesagt, du so? Ich bin nicht pervers. Nein, ich sag's dir. So keinen Menschen was an und so. Absolut, absolut. Absolut, ja. Und ich denke mir... Es ist nur unverschämt, ich will mal sagen, es ist nur unverschämt, jemanden wie dich pervers zu nennen. Pervers ist es, sich an Kindern zu vergehen und eine solche Sexualität zu haben. Was du machst, ist dein... Das ist dein Ding, wenn du da Spaß dran hast, du lieber Himmel, dann mach es. Fühlst du dich einsam? Ja. Du hast auch keine Freunde? Nee. Das heißt, du bist wirklich immer alleine? Ja. Den ganzen Tag? Ja. Was machst du den ganzen Tag? Ich gehe spazieren und so, gehe in meine Gaststätte rein da und gehe mal eine Runde knobeln, gehe nach Hause und dann leg mich wieder hin und so. Das kann nicht sein, aber... Ich werde versuchen, dass ich hier in Duisburg irgendwas mache, im Malteser Krankenhaus, ehrenamtlich, dass ich da mit Leuten... Finde ich eine gute Idee. Kommst du mit Leuten in Kontakt? Und ja, genau. Ich brauche Leute und so, und die mal spazieren gehen möchten, die mal zum Friseur gehen oder was weiß ich wohin. Und das werde ich auch machen. Und ich denke mir, ich gehe in den nächsten Tagen dahin. Mach das. Es werden so viele ehrenamtliche Helfer überall gesucht. Und die Ehrenamtler machen so wichtige und gute Arbeit. Und darüber lernst du Menschen kennen. Ja. Und du hast vielleicht auch schöne menschliche Erlebnisse von Menschen, die sich bei dir bedanken, dass du ihnen vielleicht hilfst und so weiter. Mach es. Das ist besser, als immer in der Wohnung zu braten. Aber wie gesagt, ich stehe zu meinem Fetisch und... Sehr traurig ist natürlich, wenn du sagst, ich liebe die Frau immer noch, aber die will gar nichts mehr von mir haben, von mir wissen. Das heißt, du musst dich, wenn es auch noch so weh tut, damit abfinden und darfst eigentlich nicht mehr diese Sehnsucht nachträumen, wieder mit ihr zusammen zu sein. Das ist wahrscheinlich vorbei. Ja, du meinst also, dass die Scheidung das Letzte ist? So wie du mir das geschildert hast, glaube ich schon, ja. Ja, es tut weh, aber... Tut weh, man muss es dann auch mal so hart sagen. Ja, ich denke mir auch, nach 36 Jahren Ehe ist eine lange Zeit, ein halbes Leben. Das Leben geht weiter. Ja, finde ich auch. Ich darf den Kopf nicht hängen lassen, nochmal. Nee, genau. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, nochmal für deine... Ja, sehr gerne. Ich wollte dich aber noch was fragen zu deiner Frau. Habt ihr denn ab und zu, du hast es gerade so angedeutet und gesagt, ab und zu habt ihr Kontakt? Ja, klar, telefonisch. Und wie ist das dann? Ja, Gott, wir reden miteinander und ich werde auch in den nächsten Tagen wieder zu ihr hinfahren, weil ich dann einige Sachen habe, meine Münzen und meine Briefmarkensammlung und meine persönlichen Akten noch, werde ich dann abholen, Anzüge und sowas. Ich habe da noch einiges so. Wir reden schon miteinander und aber... Aber es ist irgendwie nur so sachlich und... Ja, klar. Und über die Sache wird gar nicht mehr geredet. Nee. Okay. Mein Lieber. Ja. Vielleicht, was mir gerade auch noch eingefallen ist, vielleicht... Du sagst ja, dass du auch in so Schulenlokalen verkehrst. Ja. Ergeben sich denn da nicht zumindest nette Bekanntschaften mit Leuten? Ja, ich denke schon, aber ich hab den Drang nicht da. Nee, ich meine gar nicht, dass es in Sexuelle reingeht. Nee, doch. Ich kenne einige da hier. Ich kenne in Duisburg, Harlekim, Lutz. Und der möchte ich auch gerne grüßen und so. Ja. Der ist ein guter Freund von mir. Ja. Und der steht auch zu mir und der denkt, sagt auch immer Barney. Ich heiße Barney, weil ich früher Musik gemacht habe. Und der sagt Barney zu mir immer, sie ziehen da durch. Wenn du was Problem hast, komm zu mir, ich helfe dir. Weißt du, ich finde, du kannst es ja vielleicht auch, wenn es auch alles traurig ist, aber vielleicht auch noch von einer guten Seite sehen, das ist ja auch eine in gewisser Weise eine Befreiung. Ja. Ne? Du lebst ja jetzt freier und ehrlicher dein Leben, als vorher in dieser Riesenlüge und in dem Druck Angst zu haben, das könnte auffliegen. Das ist ja alles weg jetzt. Ja, klar. Vielleicht kann man das von der Seite auch sehen und sich darüber freuen, dass es entspannter jetzt ist. Ja, klar. Es ist entspannter und so, aber ich, wie gesagt, aber es ist schon es eine dumme, wenn man so alleine ist wie ich. Ja. Ich muss arbeiten dran, ich muss mein Leben neu... Ja. Musst du, sehe ich auch so. Aber du hast gute Pläne und mach das mal mit dem Ehrenamt, das finde ich ein richtiger Schritt. Ja, mache ich auch. So, mein Lieber, dann sage ich schöne Grüße ins Ruhrgebiet. Ich danke dir auch, ne? Und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Wünsche dir auch alles Gute, ne? Dankeschön. Tschüss, Rainer. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Mensch, ist schon wieder eine Stunde rum. Das gibt's doch gar nicht. Nächste Woche übrigens heißt unser festes Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Jung und Reich. Ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, die Schotter haben, die gut Kohle haben. Und ihr könnt euch schon anmelden per Mail domian@wdr.de. In der Technik heute Nacht Katrin Bienig. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.